Dialog 10. Ein Telefongespräch. Dialog 10. A phone call. Ich muss telefonieren. I have to make a phone call. Wo bekomme ich eine Telefonkarte? Where can I get a phone card? Beim Zeitungshändler. At the newsagents. Es ist kein Telefonbuch in der Zelle. There's no telephone directory in the cabin. Könntest du bitte nach der Nummer fragen? Could you check up the number, please? Auskunft? Directory inquiries? Sie wünschen? Can I help you? Bitte die Vorwahl für München. Would you give me the code for Munich, please? Die Nummer lautet, the number is 0049089 0049089. Bitte etwas langsamer. A bit slower, please. 0049-0049-089-089. Nützliche Ausdrücke. Die Auslandsvorwahl für Deutschland, bitte. The international code for Germany, please. Die Auslandsvorwahl für Österreich, bitte. The international code for Austria, please. Die Auslandsvorwahl für die Schweiz, bitte. The international code for Switzerland, please.